Hallo, wir sind wieder in der Berliner Runde Herzblutfreie Szene. Ihr hört das Kollaboradio im Pi-Radio-Verbund und entweder seid ihr auf 88,4 MHz in Berlin oder 90,7 in Potsdam oder im Stream auf piradio.de. Willkommen! Ja, wir sind hier zu dritt im Studio in der Seabase und mir gegenüber sitzt der Thomas. Hallo Thomas. Hallo Marco, schön mal wieder hier zu sein und wir haben eine Gästin heute im Gespräch. Hallo. Hallo Marie Wellmann. Richtig. Und wir werden gleich mit dir reden und zwar über ein Impro-Festival, über das wahrscheinlich größte Impro-Festival hier in Berlin. Und Telefone machen Geräusche, genau. Das werden wir ihnen verbieten. Ja. Aber erstmal alle schreckartig auf ihre Telefone geschaut. aber das machen wir gleich. Wir gucken erstmal zurück. Mhm. Was war im Januar so los? Wart ihr irgendwo in der freien Szene unterwegs? Habt ihr etwas gesehen oder teilgenommen? Habt ihr Kunst konsumiert in der freien Szene? Marco, Marie? Ja. Streitet euch nicht, fangt einfach an. Ja, die Gästin zuerst. Ja, genau. Ladies first. Ich war mal wieder beim Kantinenlesen nach langer Zeit und habe allerdings nur die erste Hälfte gesehen, weil ich dann tatsächlich noch in ein anderes Theater bin, um da dann wiederum Impro zu sehen. War aber ganz begeistert eigentlich von den Beiträgen. Es war gut besucht auch. Ich weiß nicht, ob das immer so der Fall ist. Kenne mich da nicht so aus. Kantinenlesen ist in der Kulturbrauerei, ja, der genau. Alten Kantine. Ja, genau, in der alten Kantine. Und ich glaube, es war die erste Show seit, ich weiß nicht, gefühlt 50 Jahren, bei der der normale Host Dan Richter nicht anwesend war, aus Krankheitsgründen. Oh. Was sozusagen die ganzen Stammfans dann doch verblüffte, wie, der ist nicht da, was machen wir jetzt? Lief aber trotzdem alles ganz rund. Ja, Dan Richter, genau, die Größe in der Berliner Poetry Slam ist das, oder? Lesebühne. Das ist quasi genau. Ohne Wettbewerb. Mhm. Ja, weil du warst beim Poetry Slam. Ich war beim Poetry Slam, allerdings in Braunschweig. Da gab es aber so ein Special, was ich ganz interessant fand. Das nannte sich Prosa versus Lyrik. Mhm. Da haben sie so zwei Leute jeweils gegeneinander antreten lassen und der Gewinner ist ins Finale gekommen. Überraschenderweise natürlich erstmal haben drei Prosa-Leute das ins Finale geschafft und eine Lyrikerin gerade so, weil die es doch irgendwie schwerer haben. Dann hat aber einer der Prosa-Leute mit einer Ballade dann das Ding gewonnen und das war irre. Also von der Qualität her, ich war wirklich hochgradig beeindruckt und deswegen werde ich nachher noch empfehlen Sachen, wo der hier in Berlin zu sehen ist. Der ist nämlich wirklich eine Augen- und Hörempfehlung. Also Goethe- oder Schiller-Niveau? Ja, der kommt aus Jena und so. Also macht aber seinem Bundesland da wirklich alle Ehre. Das geht in die Richtung. Es war wirklich beeindruckend. Ich hatte schon lange nicht mehr bei Lyrik sowas, wo ich so wirklich Gänsehaut hatte und dachte, wow. Ja, so möchte man im Theater begeistert werden. Mhm. Ich war tatsächlich im Theater. Ich habe das Seabase Theater gesehen. Das hatte ich mir letztes Mal auch vorgenommen. Einen Cybernachtstraum und war sehr begeistert, obwohl es war so ausverkauft, dass ich auf der Treppe sitzen musste, weil wir fast zu spät gekommen wären, unsere Tickets abzuholen. Aber ein begeisterter Abend zum Thema Digitales und wir lassen künstliche Intelligenzen für uns twittern und facebooken, was ich eine schöne Idee finde, dass das andere für uns machen und man gar nicht mehr so darüber nachdenkt, weil den ganzen Tag über Selfies nachzudenken und über intelligente Posts macht ja Arbeit und warum da nicht die künstliche Intelligenz einsetzen. Also das fand ich sehr schön und ich habe noch etwas in der Schaubude gesehen, Improvisationstheater in Form, also gemischt mit Objekttheater, mit Projektionen, Improvisionen. Und ich empfehle das, mal dahin zu gehen und sich das anzugucken, weil ich mal gern mit mehr Leuten darüber reden würde. Also ich war sehr zwiegespalten an dem Abend. Ich finde die Techniken und das, was sie da so versuchen und die Bilderwelten, die sie aufbauen, hervorragend und sehr begeisternswert und tatsächlich visionär. Und da aber so ganz zufrieden bin ich dann nicht mit dem Abend, weil so spielerisch mir so ein paar Sachen fehlten und ich fände das spannend. Guckt euch das mal an und kommentiert mir das mal. Ich finde das ganz interessant. Genau, Improvisionen, Schaubude, Den Cybernachtstraum kann ich nicht mehr empfehlen, weil der ist abgespielt. Der hat es in den Theaterhimmel geschafft. Mhm. Der ist dope. Genau. Ja, aber war Januar, ne? Das ist irgendwie gefühlt, hat man auch ein bisschen ruhiger gemacht. Irgendwie finde ich so der Dezember, der so völlig zu war mit allem Möglichen. Und dann. Ja, na, ich habe mir natürlich Zeit genommen für mal Staatstheater und so, aber da reden wir ja nicht nein, drüber. Nein. Das ist, ich habe auch Dinge aus ja. Staatlichem Theater gesehen, aber nö. Das wollen wir ganz verschweigen. Wir wollen über die freie Szene reden. Und ein ganz wichtiger Teil der freien Szene, zumindest für uns drei hier am Tisch, denke ich, ist das Improvisationstheater. Marie, ja, reden wir mal über dich. Was machst du denn? Du spielst Improvisationstheater. Nein, das habe ich tatsächlich noch nie getan. Ich arbeite sozusagen für Improvisationstheater als Kulturmanagerin und das auch schon seit 13 Jahren. Also ich habe ganz jung angefangen und bin dabei geblieben, auch wenn ich es tatsächlich nie selbst gemacht habe. Hat mich das unheimlich fasziniert, was Improvisationstheater für eine Kraft hat, Menschen zusammenzubringen, die sich eben vorher noch nicht kannten und die in kürzester Zeit zusammen Dinge kreieren können. Ob das nun auf der Bühne geschieht oder daneben. Und hast du eigentlich, also könnte man sagen, du arbeitest für die Gorillas hauptsächlich, mhm. Das ist sozusagen das, was du managst oder da, wo du am meisten die Kultur managst. Hast du auch noch andere, schon richtiges Theater, jetzt sieht man meine Airquotes nicht, also schon andere Sachen im Kulturmanagement-Bereich betreut oder? Ja, also es hat sich in den letzten Jahren tatsächlich so entwickelt, dass ich, sagen wir mal, zu 95% nur noch Improvisationstheaterprojekte mache. Aber als ich angefangen habe, habe ich durchaus auch andere Sachen gemacht. Ja, ein Beispiel wäre zum Beispiel, das war auch eine ganz irre Sache, mit einer Kollegin zusammen eine Trapeztheater-Inszenierung, die von einem französischen Nouveau Cirque-Direktor sozusagen erdacht wurde und dann eben mit südamerikanischen Trapezkünstlern umgesetzt wurde, die die hatten so ein irres Zelt, was sozusagen in der Mitte zwischen den Zuschauern stand und man guckte hoch zu denen, wie sie da auf diesem Trapez eigentlich auch Theater machten. Also es war jetzt nicht nur eine reine Akrobatik, sondern da wurde dann eben auch eine Geschichte erzählt und das hat mich unheimlich berührt damals. Das war ein ganz wunderbares Projekt. Und in derselben Kooperation haben wir damals auch den, wie hieß der bloß noch, Boulevard of Broken Dreams hieß der, den haben wir gemacht. Ja. Der war auch 2 Jahre nacheinander in Berlin und das war so ein niederländisches Konzept, was da wohl auch ganz groß ist, wo man eigentlich so eine Mischung aus Theater und Zirkus kreiert, wo man also ein Boulevard kreiert mit ganz vielen Zelten, wo man natürlich auch essen und trinken kann, wo aber eben eigentlich in jedem dieser Zelte eine andere Off-Theaterproduktion einziehen konnte. Und das haben wir damals am Hauptbahnhof umgesetzt. Da waren teilweise noch ganz viele Flächen direkt am Humboldthafen offen. Die werden inzwischen natürlich alle fröhlich bebaut, aber damals war das so ein bisschen noch totes Gelände und da haben wir eben diesen Boulevard hingebaut im Sommer. Das war auch eine tolle Aktion, ja. Und das hatte ich dann aber sozusagen das Impro-Theater so übernommen jetzt, dass du eigentlich zu nichts mehr anderem kommst letzten Endes. Richtig, völlig überrannt sozusagen, genau. Ja. Weil ihr, und das ist eigentlich der Hauptgrund, weswegen wir reden wollen, wieder ein Festival organisiert, die Impro. Mhm. Das andere die heißt, Impro. Ja, genau, die hat genau. Einen so schlichten Titel, dass man immer geneigt ist, was dazu zu sagen genau. Noch. Ja. Die Impro. Genau. Wir, genau, richtig. Das, das ist ein Projekt, was die Gorillas schon vor Jahren ins Leben gerufen haben, sozusagen noch lange vor meiner Zeit. Die erste hat 2001 stattgefunden. Und ich bin so seit 2007, 2008 im Team dabei und mache das eben mit dem Christoph zusammen, der so die künstlerische Leitung macht. Und ich mache praktisch das Projektmanagement dann natürlich auch immer mit ganz vielen anderen Menschen, die alle mitarbeiten, daran das möglich zu machen. Christoph Jungmann, mhm. Den kennt man vielleicht als Angela Merkel aus den Jahresrückblicken mhm. im Mehringhof Theater, genau. Genau, also richtig. Kann dem Berliner ein Begriff sein. Ja. Der Regierungschef. Wenn man dann Karten kriegt, das ist ja immer ausverkauft, elendig lange vorher schon. Hm. Das stimmt, ja. Muss man vorher gut planen. Wann also man jetzt schon mal für den Jahresrückblick Karten reservieren. Ja, guter genau. Tipp, genau. Das ist der Service-Hinweis vor der Herzpreisszene. Und ihr zwei habt euch sozusagen, ihr organisiert in den letzten Jahren dieses Festival, es gab es ja letztes Jahr nicht, also 2017 war ein Jahr ohne Festival. Ja, richtig. Wir brauchten mal eine Pause tatsächlich nach all den Jahren. Wir haben richtig gemerkt, oh, das wird so fast schon Routine, dieses Riesending zu stemmen. Und dann hatte sich das eh angeboten, weil wir eben einen großen EU-Antrag gestellt haben, dann zu sagen, gut, dann warten wir mal ab, was dabei rauskommt und sammeln sozusagen unsere Kraft für den Fall der Fälle, dass das bewilligt wird, und haben das dann genutzt. Wir hatten natürlich trotzdem ein bisschen Impro-Theater hier jederzeit, aber wir hatten eben nicht dieses große Festival und haben uns gut erholt für die diesjährige Ausgabe im März, ja. Und das heißt, es ist eigentlich über eine Woche hinweg, zehn Tage sind es. Ja, oder? Genau, neun Tage sind es dieses Jahr, vom 17. bis 25. März. Und dieses Festival in diesem Jahr ist schon ein bisschen was Besonderes. Wir haben grundsätzlich immer ein Festival, wo wir Menschen aus der ganzen Welt einladen. Und das ist auch eigentlich fast immer ein Festival, das Einzelkünstler bringt und die dann zusammen eben in ein Ensemble steckt, das dann innerhalb dieser neun Tage zusammen in welchem Ergebnis auch immer Improvisationstheater kreiert. Und in diesem Jahr haben wir eben durch diese EU-Gelder, die wir bekommen haben, das Ganze nochmal eine Nummer größer gemacht. Wir haben es ein bisschen kleiner gemacht und dann haben wir es wieder größer gemacht, insofern als dass in diesem Jahr nicht Menschen von der ganzen Welt dabei sind, sondern eben Menschen alle von unserem Kontinent aus Europa. Das heißt, wir haben 28 Künstler und jeder dieser 28 Künstler stammt eben aus einem der 28 tatsächlichen, aktuell noch EU-Staaten, und die bringen wir alle zusammen nach Berlin. Also es ist tatsächlich ein europäisches Improvisationstheater-Festival im besten Sinne. Es ist natürlich jetzt ein bisschen traurig, wenn ich daran denke, dass dann keiner aus Nordamerika kommt, weil so, es gibt ja so ein paar Künstler, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, die wir sehr lieben, aus Kanada oder den USA. Ja. Ja, Entzug. Dafür sieht man mal ganz andere. Ich meine, ich finde das durchaus auch spannend. Also das. Ja, aber trotzdem. Ja, es ist schon speziell, auf jeden Fall. Aber auch wir freuen uns gerade darauf, dass wir sehr, sehr viele Menschen haben, so viele wie noch nie bei diesem Festival, die wir nicht wirklich kennen persönlich und die wir auch alle erst kennenlernen werden, wenn sie herkommen. Was natürlich das Ganze nochmal viel aufregender macht, als wenn man schon weiß, jetzt kommt wieder Randy Dixon aus Seattle. Der ist grandios, aber jetzt kommt halt irgendjemand und vielleicht ist er auch grandios und man weiß es noch nicht. Ja, das ist natürlich besonders spannend, dass da jetzt tatsächlich auch aus Ländern, wo wir wahrscheinlich auch gar keine Impro-Theater so richtig auf dem Schirm haben. Also hattet ihr Probleme in bestimmten Ländern, Leute finden, die überhaupt Impro spielen? Ja, das war fast mein liebster Teil bei diesem Projekt, weil wir gesagt haben, schon in der Antragsphase, wir möchten eben diese 28 Länder abdecken und wir möchten der EU auch klar auf dem Papier zeigen, das ist der Mensch, der aus dem Land kommt, das ist der Mensch, der aus diesem Land kommt, damit das nicht ganz so irre klingt, wie die Idee sich erstmal anhörte. Und dann haben wir tatsächlich über Monate recherchiert teilweise, weil es natürlich so Länder gibt wie, ich sage mal, Zypern. Oder ein EU-Land, auch schön groß, Malta, wo man natürlich erstmal denkt, um Gottes Willen, machen die da überhaupt Improvisationstheater? Kennen die das? Und also erstmal, wir haben es geschafft. Wir haben aus allen 28 Ländern Spieler gefunden. Allerdings natürlich mit unterschiedlichen Levels, auch mit unterschiedlichen Vorerfahrungen. Der Mensch, den wir in Malta gefunden haben, ist zum Beispiel durch diese starke Anbindung an England so ein klassischer englischer Theater- und Comedy-Mensch, der das Ganze zwar auf Malta macht, aber eben da seine Einflüsse her hat. Während in so einem kleinen Land wie zum Beispiel Zypern, ich dann irgendwann beim Recherchieren rausgefunden habe, es hat mal vor Jahren einen Impro-Workshop dort gegeben in Nikosia, veranstaltet von der amerikanischen Botschaft. Und da war also irgendein amerikanischer Impro-Lehrer und hat einmal in der Geschichte Zyperns sozusagen einen Workshop gegeben. Und dann habe ich gedacht, naja, was machst du? Schreibst du halt die US-Botschaft auf Zypern an und fragst mal nach, ob die irgendwie Kontakte haben, ob die wissen, dass da sich vielleicht danach jemand drum gekümmert hat oder so. Und die haben gesagt, sie wüssten von nichts, aber hier wäre der Kontakt von dem Menschen, der diesen Workshop unterrichtet hat vor, weiß ich nicht, 7 Jahren. Also habe ich den auf Facebook rausgesucht, habe dem wiederum auf Facebook geschrieben, ob er denn irgendwen kennt. Und der hat mir dann einen zypriotischen Professor für, ich glaube auch Performance-Kunst, ja. Der war nicht ganz Improvisationstheater, aber schon recht nah dran, sitzt aber inzwischen eben auch in den USA, und der hat mir dann letztendlich Musiker empfohlen, weil wir immer gesagt haben, wenn wir keine Schauspieler finden, die sich mit Improvisation auskennen, haben wir in der Hinterhand noch die Möglichkeit, einen Musiker zu nehmen, weil es in der Musik natürlich auch eine Improvisationsszene gibt, und wenn da jemand mal Jazz gemacht hat, dann kann der im Zweifelsfall wahrscheinlich auch mit Improvisationstheatern zusammenarbeiten. Und dementsprechend haben wir jetzt einen jungen Perkussionisten aus Nicosia, der da zum Projekt dazukommt. Ah, sehr schön. Und wer kommt aus Deutschland? Aus Deutschland haben wir uns dann den Leon Dübel von den Gorillas ausgesucht. Also naheliegend. Den naheliegenden Künstler, genau. Ja, also wir organisieren das Projekt nicht ganz alleine in diesem Jahr. Normalerweise ist das Festival tatsächlich ein reines Gorilla-Orga-Projekt. Aber diesen Antrag für die EU muss man natürlich auch mit anderen Organisationen stellen. Und dementsprechend haben wir drei Partnerorganisationen. Das sind die Tschechen. Man kann den Titel nicht ganz aussprechen, muss ich gestehen. Česká improvizační liga, so in der Richtung. Okay. Das ist sozusagen unser Partner aus Prag, die einen Teil der Vorbereitung übernommen haben. Und dann haben wir einen Partner in Frankreich, das sind die Combat Absurd aus Lyon und eben aus Slowenien, Kollektiv Narobov, mit denen wir auch ganz, ganz eng in der Konzeptionsphase schon zusammengearbeitet haben. Und bei der Konzeption haben wir eben gesagt, wie können wir sicherstellen, dass das, was wir in diesem Projekt machen, eben diese Improvisationstheaterformen zu entwickeln, auch in unseren eigenen Ensembles nachhaltig behalten. Und so haben wir dann praktisch aus jedem dieser Länder den jeweiligen Spieler auch von diesem Ensemble genommen, was das Ganze organisiert. Die Naborov ist ja auch alte Bekannte, sagen wir mal, für das Festival. Die sind sicherlich die letzten 5, 6, 7 Jahre auch eigentlich sehr kontinuierlich da gewesen. Genau, also nicht immer, aber es war regelmäßig jemand da von dort, ja. Ist aber auch eins der kreativsten Theaterprojekte in Europa. So. Also die haben schon auch viel Strahlkraft und machen irres Zeug. Also ich finde das. Ja, die kommen halt nochmal auch deutlicher eben vom Performance-Theater. Die machen wirklich auch sehr performative Sachen. Und das Stück, was sie beim Festival zeigen werden, wird, glaube ich, auch zusammen vielleicht mit den Franzosen das performativste sein, was man da so sehen kann. Weil eben bei diesem Festival Improvisationstheaterstücke gezeigt werden, die von diesen vier Ländern auch mitentwickelt wurden. Weil wir haben gesagt, wenn wir jetzt 28 Menschen auf einen Haufen setzen und sagen, macht mal was zusammen, ist dann vielleicht doch ein bisschen zu groß. Da würde eher Chaos ausbrechen, als dass man jetzt 28 Leute hat, die gleich zusammen ein Stück auf die Bühne bringen. Und deswegen haben wir diese 28 Leute aufgeteilt nochmal in vier Gruppen, weil mit 7 Leuten ein Stück zu entwickeln deutlich realistischer ist. Und da hat eben die slowenische Kollegin Maja, die dort die künstlerische Leitung übernommen hat, jetzt schon im November dran gearbeitet mit 7 Kollegen aus eben 7 europäischen Ländern. Und das heißt aber auch, dass sozusagen Stücke, also sind Formate, Formen, in denen dann improvisiert wird. Aber was darin passiert, ist eben völlig improvisiert. Wir haben vorhin schon ein bisschen gelacht, dass wir das, glaube ich, hier im Radio ein bisschen klarer machen müssen, was Improvisation bedeutet, dass man tatsächlich sich so Leitplanken legt, wie zum Beispiel ein Format, so ein bisschen Struktur, aber dass darin alles wirklich frei passiert. Deswegen, wenn man so Stücke hört, dann denkt man, dann schreiben sich ein paar Texte auf und so. Aber so ist es nicht, sondern tatsächlich, die spielen dann frei. Es wird aber nur diese 4 Formate geben oder ihr macht dann auch, gibt es eine Show mit allen 28? Werdet ihr das auch machen? Oder? Ja, also diese 4 Formate, die wir zeigen, sind so ein bisschen das Herzstück des Festivals. Jedes dieser Formate wird 2-mal aufgeführt werden. Und wir haben aber darum herum noch andere Improvisationsshows, die wir zeigen, die sich alle mit dem großen Oberthema des Projektes Our Lives beschäftigen, also unsere Leben, wo wir eben ein bisschen gucken, wie ist es eigentlich, wenn man aus Rumänien kommt, wie ist es, was weiß ich, wie ist Weihnachten in Spanien und solche Geschichten. Das ist so ein bisschen der Kerngedanke dabei, dieser letztendlich interkulturelle Austausch. Und darüber hinaus gibt es dann zum Beispiel eine Show, in der es um Sprache geht. Die heißt Sprangwich. Da geht es darum, wie kann ich mich verständigen, wenn ich deine Sprache nicht spreche? Wie kann man sich mit vielleicht Kunstsprachen unterhalten? Solche Geschichten. Und im ganzen Rahmen des Festivals gibt es insgesamt 21 Veranstaltungen eben in diesen 9 Tagen. Wollen wir da mal ein bisschen so genauer reinschauen in das? Ich bin neugierig. Ja, also wir haben gleich zu Anfang erstmal Eröffnungsshows. Da sieht man tatsächlich nicht alle 28 Leute auf einer Bühne, sondern wir haben das aufgeteilt. Wir machen 2 parallele Shows und man kann eben in jeder 14 sehen. kann aber eben nicht alle auf einmal sehen. Das kann man tatsächlich beim Finale des Festivals, das ist die letzte Show, die wir machen, dass wir 28 Künstler auf die Bühne des English Theaters bringen. Was, glaube ich, ein langer Abend wird, weil das nimmt einfach viel Raum ein, so viele Menschen. Und was, glaube ich, aber auch ein unheimlicher Höhepunkt für alle sein wird, weil das natürlich ein, ja, ich weiß nicht, ob es das schon mal gegeben hat, dass sozusagen 28 Künstler aus diesen EU-Staaten zusammen auf einer Bühne gestanden haben. Es wird, glaube ich, auch für uns Organisatoren so ein bisschen der Gänsehautmoment des Festivals werden, ja. Das ist auf jeden Fall immer atemberaubend, wenn man mehr als 20 oder 30 Leute auf der Bühne hat. Das ist also so erfahrungsgemäß muss ich sagen, das ist immer so ein unfassbarer Moment. So alle mit dem gleichen Geist auf der Bühne, das ist schon schön. Ja. Spannend. Ja. Ja, und dann haben wir eine Show, bei der man auch sehr viel erleben kann. Das ist direkt am ersten Wochenende, Role Models heißt die, also sozusagen Vorbilder. Und da haben wir die 28 Kollegen gefragt, dass sie sich eben ein Vorbild suchen sollen aus ihrer Kultur. Sei es jetzt ein Autor oder ein Musiker oder, ich weiß nicht, es kann alles sein. Das haben wir ihnen letztendlich offen gelassen. Wenn einer sagt, ich finde diesen Gartenarchitekten ganz grandios, dann kann er auch das vermitteln. Es geht letztendlich darum, dass dieser Mensch ganz persönlich sein Vorbild vorstellt und das eben in, auch das haben wir offen gelassen, künstlerischer Form, wie man möchte. Man kann also Lyrik rezitieren, man kann einen Song singen, wenn man nicht zu laut singt, denn um einen herum sind ja auch die ganzen anderen Kollegen. Das heißt, es passiert zeitgleich. Nicht alle 28 auf einmal mal wieder, wir haben das dann wieder runtergebrochen. Aber man kann eben als Publikumsmitglied sozusagen von Tisch zu Tisch wandern und an jedem dieser Tische trifft man einen Künstler, der einem ein Vorbild aus diesem Land vorstellt. So ein bisschen wie beim Speed-Dating kann man sich das vorstellen und dann switcht man sozusagen und switcht eben zum nächsten Land und damit auch zum nächsten kulturellen Vorbild dieses Künstlers. Das heißt, das ist auch eine begrenzte Anzahl von Publikum zugelassen oder wie? Also richtig, ja. Weil dadurch, dass wir werden das immer in zwei Gruppen machen, aber dadurch, dass man parallele Geschichten laufen hat in diesen Räumen, kann man jetzt nicht massenhaft Publikum drum setzen, sondern ich glaube, wir haben jetzt gesagt, sowas wie 12 bis 15 Personen pro Tisch, sodass jeder noch gut sehen kann. Und dann eben, ja, wenn man jetzt rechnet, wie viele sind das dann? Wir haben das in verschiedene, es sind auch da wieder 7er-Gruppen. Also 7 mal 15. Ja, so 70 bis 100 Leute. Ja, maximal, genau. Und das läuft dann eben auch nacheinander ab. Das heißt, man kann theoretisch, wenn man morgens kommt und bis nachmittags bleibt, tatsächlich auch alle 28 nacheinander sehen. Und Arbeitssprache ist Englisch oder müssen die jetzt alle Deutsch lernen? War das Voraussetzung, dass die? Richtig. Genau. Wir haben erstmal die Deutschkenntnisse geprüft. Nein, also Arbeitssprache ist bei dem Festival ganz klar Englisch. Wobei es auch da Unterschiede gibt. Also die slowenische Produktion wird sicherlich zum Beispiel mehr mit den Native Languages arbeiten der Leute. Das heißt, es gibt so ein paar Mischformen, wo man eben dann auch mal was auf Spanisch hören kann oder was auf Slowakisch. Und bei diesem Role Model steht das natürlich grundsätzlich auch offen, wird aber, denke ich, sehr stark durchs Englische getragen werden, dass man sozusagen jetzt nicht den Effekt hat, dass man litauische Lyrik hört und aber eigentlich überhaupt nichts versteht. Ja. Na, wenn sie mit Werf vorgetragen wird, ist es bestimmt doch spannend. Richtig, eben. Also es ist eigentlich auch ein Teil, den ich ganz toll finde an dem Projekt, wie viel man eigentlich letztendlich immer verstehen kann, auch wenn die Leute tatsächlich parallel verschiedene Sprachen sprechen. Das ist sehr inspirierend zu sehen. Ach, spannend. Also da kann man sozusagen Speed-Dating am zweiten Tag, dann kann man die Leute alle... Speed-Dating mit den EU-Ländern sozusagen. Und das ist auch schon nachmittags, oder? Oder vormittags? Richtig, also das fängt gleich um 11 an vormittags, weil wir dann abends auch noch andere Shows haben und läuft dann bis 16:30, 17:30 durch. Also fast ein voller Arbeitstag ist, ja. Ja, also dadurch, dass es sind einfach unheimlich viele Leute, ne, so 28. Wo macht ihr das denn? Das ist, wir machen das im Pfefferberg, allerdings nicht im Theater, sondern die haben so Veranstaltungsräume, die wir dafür nutzen. Also ein bisschen, ja, große freie Räume, in denen man Tische aufstellen kann. Spannend, okay, also da kann man sich den Tag über so, ja, entweder zum Shoppen gehen oder sich Leute aus anderen EU-Ländern angucken. Ja, sehr schön. Ja. Richtig, und dann startet eigentlich diese Reihe, wo wir die ganzen vier verschiedenen Formate vorstellen. Die haben alle unter diesem Our Lives-Schirm, also wie ist unser Leben nochmal, immer eine spezifische Ausrichtung, die dann vom jeweiligen künstlerischen Direktor dieses Landes ausgewählt wurde. Das heißt, ich glaube, die erste Produktion, die startet, heißt Walls, also Mauern. Und da geht es dann so ein bisschen darum, wie sehr definieren Mauern und Abgrenzungen unsere Identität, wie sehr ist man davon beeinflusst, dass man sich von anderen abgrenzt und in welcher Form tut man das. Dann haben wir die Produktion aus Berlin, die sich mit dem Thema Orte beschäftigt. Also welche Orte haben mich zum Beispiel in meiner Kindheit unheimlich geprägt? Was ist eine typisch slowakische Schule? Wie wächst man da auf? Und die daraus dann Improvisationen bauen. Also der Rahmen ist eigentlich immer, dass man sich einen Ort sucht, der einen inspiriert. Und die Geschichte, die sich dann darin entwickelt, das ist dann das, was improvisiert wird am Abend. Spannend. Genau. Und dann haben wir die Kollegen aus Prag, die zum Thema Meilensteine des Lebens arbeiten. Also immer in dieser Rückschau, was war, wo hat sich ganz massiv was verändert, warum hat sich, was wäre passiert, wenn nicht und so weiter. Und dann haben wir zu guter Letzt dann eben die slowenische Produktion, die zum Thema Gemeinschaft arbeitet. Also wie können wir zusammenleben, wie wollen wir zusammenleben in dieser Welt, die sich verändert. Wie gehen wir aufeinander ein oder auch nicht. Solche Themen werden dann da die Geschichten inspirieren. Und da entsteht dann so ein zweistündiger Abend letzten Endes draus. Ja, das ist auch ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, welches der vier Stücke man erwischt sozusagen. Aber die meisten sind, ich sag mal, 1,5 Stunden mit einer Pause. Manche auch nur 79 Minuten in einem Stück. Das war eben unseren künstlerischen Leitern überlassen, wie sie das gestalten möchten. Und das findet dann wo statt? Also wo sind die Spielorte? Das ist zu 90% das English Theater in Berlin. Ja. Und die Prager Kollegen, die spielen im Ratibor Theater in der Kufrichstraße in Kreuzberg. Aber der Hauptort ist sozusagen English Theater. Genau, also die drei anderen Stücke laufen alle im English Theater, weil sie eben auch eine große Bühne benötigen. Ist ja auch schön da. Also man hat ja wirklich Platz mit sehr großer Grundfläche und das Publikum schaut von oben auf die Bühne herab. Das ist ganz praktisch. Ja, das ist wirklich ein schönes Theater dafür. Und das ist dann ab Montag sozusagen? Oder ab genau, die erste ist schon am Sonntagabend. Also man könnte sozusagen tagsüber in den Pfefferberg gehen und dann abends gleich noch ins English Theater. Oder man macht es am nächsten Tag, da läuft es dann auch nochmal. Und läuft dann sozusagen, dass es unter der Woche sind diese. Richtig, also bis Freitag, weil ja dann am Samstag das große Finale ist mit allen 28 Ländern. Und die zweite längere Reihe, die wir machen, das ist der sogenannte Improvision Song Contest, der angelehnt ist an den Eurovision Song Contest, wo dann eben pro Show 7 Künstler Songs in ihrem Style singen sozusagen und wo dann das Publikum abstimmen kann, wer denn der beste Sänger ist. Und das geht dann auch tatsächlich alle, die Kurs in einem Finale gibt es Vorentscheide oder ist es auch so? Nein. Also das ist tatsächlich. Die Show hat seinen Sänger. Und genau. Okay. Ja, es gibt dann am Ende 3 Gewinner und die, mal gucken, ob wir die dann wieder einladen. Wir müssen dann nächstes Jahr Titel verteidigen. Ja, aber genau. Das ist ja so ein bisschen so ein Klassiker des Festivals. Also das läuft auch schon lange und ist immer sehr beliebt, dieser Improvision Song Contest. Ja, der läuft dieses Jahr im Mehringhof Theater und ist da, glaube ich, auch nochmal so ein Flaggschiff, wo man schön sehr amüsanten musikalischen Abend verleben kann. Ja, sehr schön. Und das sozusagen, das ist nochmal so die musikalische Seite. Mhm. Du sagst, ihr habt aber auch Musiker eingeladen. Mhm. Gibt es noch mehr außer den zypriotischen Perkussionisten? Mein Gott, das muss man aussprechen. Aus den zypriotischen Perkussionisten. Wir haben noch einen kroatischen Kontrabassspieler. Kontrabassisten, einen kroatischen Kontrabassisten. Und einen zypriotischen Perkussionisten. Genau. Und dann haben wir aus Finnland einen Multi-Instrumentalisten, auch wunderbar. Und dann haben wir einen Musiker für diese Our Lives-Formate, der auch aus Berlin kommt. Dann insofern haben wir praktisch 3 Gastmusiker, die aus den anderen Ländern kommen und die restlichen 25 Künstler sind tatsächlich alles Spieler, Schauspieler. Einen finnischen Multi-Instrumentalisten. Okay. Der aber auch schon Festival bekannt ist, ja. Der Hanno Riska. Kuh? Richtig, ja. Hanno Risko, ja. Genau, der war schon, ich glaube, 2-mal beim Festival in den letzten Jahren. Und gibt da noch Formate und da gibt es das große Finale, also wo dann nochmal alle 28 sich präsentieren dürfen. Genau. Und gibt es sonst noch Formate, die noch was? So Late Night, Mitternacht? Wir haben noch den Moment und Moment ist nochmal ein bilateraler Austausch, den wir machen mit unseren tschechischen Kollegen, wo wir auch in einer ähnlichen Richtung arbeiten, nämlich darüber, wie sehen wir Deutschen eigentlich die Tschechen, wie sehen die Tschechen die Deutschen und ja, das ist nochmal ein sozusagen kleines Spezialprojekt in unserem ganzen großen Festival, weil wir einfach generell immer wieder schauen können, wo können wir Austausche bauen, wie können wir langfristige Kooperationen mit unseren Kollegen da einbasteln in unseren Spielplan und das ist ein Projekt, das wir da auch vorstellen. Interessant, Wahnsinn. Okay, ja, super. Das ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Mit dem Nachtprogramm, das finde ich ja immer einen ganz guten Einwurf. Ich habe ja über Jahre das Festivalproblem, dass ich immer oder sehr oft gerne zwei Shows sehen will, die gleichzeitig sind. Das ist ein nicht lösbares Problem in gewisser Weise. Das stimmt, das wird uns auch immer wieder gesagt. Es war super, aber ich wollte wirklich alles sehen. Können wir das nicht alles nacheinander? Naja. Ja, das ist natürlich unmöglich, ist ja auch gerade bei so großen Mengen. Aber wir haben ja auch jedes Jahr das Problem und dann diskutiert man immer, wer geht wohin und so. Also man sieht dann schon sehr viele Shows. Aber es lohnt sich tatsächlich, das kann man ja auch mal sagen, sich mehr als eine Show anzugucken, weil auch jede mal anders ist. Das war, ich weiß gar nicht, vor 2 Jahren. Da gab es auch so Hoffmanns. Genau, so eine Familiensaga. Mhm. Und das war unfassbar, dass teilweise, also wir waren so zu ganz unterschiedlichen Abenden, jeder ging da mal hin und gestern war das alles ganz so und das war völlig anders. Und die Leute und die das spielten. Und es ist tatsächlich jeder Abend anders, jede Konstellation von Spielern anders. Und das lohnt sich aus so einem Festival auch mehrere Sachen, finde ich, immer anzugucken, um auch zu gucken. Da gibt es bestimmte Interaktionen mit den Menschen so und wieder neue Konstellationen geben komplett andere Ergebnisse und das ist so faszinierend eigentlich. Ja, also das glaube ich auch bei diesem Projekt wird das nochmal stark rauskommen, weil wir dadurch, dass diese 4 Gruppen vorher schon zusammengearbeitet haben, ja auch nochmal, wir haben praktisch 4 Einzelgruppen, die dann zum Festival kommen und sich dann erst als 28 kennenlernen und ich bin total gespannt darauf, wie diese Dynamik sich auch auf der Bühne übersetzt, dass man eben 7 oder sagen wir mal 4 Siebenergruppen hat, die alle unter sich nochmal ganz andere Verbindungen und ganz andere auch künstlerische Ziele formulieren. Ja. Also es könnte sein, dass man zu der einen Show geht und sagt, ah ja, das war ein netter Improabend und dass man zu der anderen geht und sagt, was war das denn für ein, die sind ja alle verrückt und was ist da passiert? Ich glaube, das wird eine unheimliche Bandbreite abbilden. Sind dir irgendwelche Leute beim Recherchieren aufgefallen, wo du sagst, da freue ich mich besonders drauf, da ist jemand dabei, wo also ein Land oder jemand, den man gar nicht so auf dem Schirm hatte, der aber, also gab es so Länder, wo du sagst, da hätte ich nie gedacht, dass da so eine rege Aktivität herrscht? Also was mir aufgefallen ist, sind tatsächlich die baltischen Länder, dass da richtig viel los ist, obwohl das ja eigentlich auch eher kleine Länder sind. Und gleichzeitig hat man unheimlich große Regionen, wo überhaupt nicht viel los ist in dem Bereich. Also zum Beispiel die Slowakei oder auch Bulgarien, was ja beides jetzt keine total kleinen Länder sind, die aber, und ich glaube, das hat dann ganz viel auch mit ökonomischer Kraft und solchen Sachen zu tun, die eben ganz wenig Improvisationstheater noch haben, was natürlich sowieso auch in den alten östlichen Ländern oft mit der Theatertradition zu tun hat. Wann haben die davon was mitbekommen und wer hat sie dahin geführt und so. Also es ist dann schon auch kulturhistorisch eigentlich ganz interessant, sich das anzugucken. Mhm. Wobei eben dann so eine Sachen wie Serbien oder so, die dann schon eine Uniliga haben und da das quasi in den normalen Ausbildungsprozess fest integriert ist, haben dann halt so eine Riesenszene und es. Ja. Ja, und zum Beispiel gleichzeitig hat aber so ein Land wie Kroatien überhaupt keine Improvisationstheaterszene. Da gibt es das einfach nicht. Und das, obwohl die ganzen Nachbarländer eigentlich alle sehr rege da unterwegs sind, aber in Kroatien hat es irgendwie nicht Fuß gefasst. Ja, es ist oft so, wenn man so die Historie zurückguckt, manchmal ist das so einer, der dann angefangen hat irgendwie und der hat dann so viele Leute angesteckt und dann bildeten sich plötzlich neue Gruppen. Und das ist ganz spannend eigentlich, dass da das von so wenigen so Samenkörnern manchmal abzuhängen scheint. Und wenn da kein Same hingefallen ist, dann ist da auch einfach nichts los. Ja, also. Genau. Und man kann das dann auch oft nicht von außen hinbringen. Weil wenn der Mensch, der das hinbringt, dann nach einer Woche, so wie der nette Mensch aus den USA in Zypern, wieder weg ist, dann ist halt auch die Anregung weg. Das ist wahrscheinlich in Kroatien ähnlich. Mhm. In Bulgarien gibt es jetzt das erste Festival in Sofia dieses Jahr. Also mal sehen. Aber da kommt der zypriotische Perkussionist zurück und wartet auf einem riesigen Festival mitten in Berlin. Wir sind ja wahrscheinlich die größte Impro-Szene hier in Europa, auf jeden Fall in Berlin. Was eine Großstadt angeht, auf jeden Fall, ja. Das können wir, glaube ich, behaupten. Und da kommst du dann dahin und sagst, hier, ich habe Licht gesehen. Aber es ist dann keiner da, der das erkennen will. Aber spannend, ich finde das ja auch interessant für uns. Das wird sicherlich auch nochmal interessant werden, da mit Leuten noch ins Gespräch zu kommen, wie das in ihren Ländern tatsächlich so ist. Und das ist das Festival, sozusagen, was man als Besucher, kann man noch irgendwas machen auf dem Festival? Gibt es noch irgendwie ein Beiprogramm oder so? Was wir anbieten, ist ein Workshop-Programm und das ist tatsächlich auch für Menschen, die sich mit Improvisationstheater schon auskennen. Also wenn man jetzt noch nie Improvisationstheater gemacht hat, dann ist es ein bisschen eine Stufe zu hoch, weil es sehr spezialisierte Workshops sind, die wir da anbieten. Und da bieten wir zwei verschiedene Teile an. Das eine ist die ganze Woche über und das andere ist praktisch nur an dem letzten Wochenende. Das heißt, man kann sich aussuchen, wie intensiv man das Ganze erleben möchte. Bei der Woche haben wir gesagt, wir möchten das so vielfältig wie möglich machen. Wir haben diese ganzen großartigen Trainer hier aus den ganzen verschiedenen Ländern. Jeder von denen hat seinen eigenen Impro-Stil. Das möchten wir gerne weitergeben. Und deswegen ist in dieser Woche, die man da macht, an 6 Tagen 6 verschiedene Impro-Lehrer aus eben ganz Europa, die dann thematisch tatsächlich mit dem arbeiten, was für sie Improvisation besonders macht oder was sie besonders schön und toll finden an Improvisation. Das wird in diesen 6 verschiedenen Tagen weitergegeben. Und da kommt dann immer noch als Rahmenprogramm dazu, dass man eben bei einer Podiumsdiskussion zuschauen kann, dass man mit den Regisseuren der Stücke nochmal sprechen kann nach der Premiere, solche Geschichten, also so ein bisschen behind the scenes Zutritt. Backstage. Genau. Und dann gibt es eine große Party, wo man hingehen kann, solche Sachen. Und die andere Reihe, die wir haben, die sogenannten BIF Days, weil es eben nur ein paar Tage sind. Berlin Improv Festival Days. Ja, genau. BIF. da bucht man tatsächlich für die 3 Tage, die man Workshops hat, den einen Lehrer. Das heißt, es ist letztendlich intensiver mit einem Trainer, aber es ist eben nicht die ganze Bandbreite Europas, die man dann sieht. Und da kann man sich dann vorher eben auch für sein Thema entscheiden. Das spielt alles eigentlich in eine ähnliche Richtung rein. Es gibt dann zum Beispiel einen Workshop zum Thema Out of My Life, also aus meinem Leben heraus, der sich darum dreht, wie ich mein eigenes Leben, meine eigene Persona in meine improvisationstheatralen Darstellungen einbeziehen kann. Und auch da sind dann sämtliche Eintritte zum Festival enthalten. Man kann zusätzlich noch ein Mittagessen dazu buchen. Und am Ende gibt es so eine Open Stage, wo man dann eben mit den ganzen anderen Workshop-Teilnehmern zusammen auf der Bühne steht. Und das ist so ein, also wenn man aus diesem Bereich kommt, wenn man Improvisationstheater macht, ist es ja so eine Art Komplettpaket fürs Festival, wo man eben aktiv guckt, aktiv lernt und hoffentlich auch viele Kontakte zu Impro-Spielern aus aller Welt sammeln kann. Wie ist so die Verteilung da zwischen, sagen wir mal, Berliner Spielern und internationalen Zugereisten? Ist immer schwer vorauszusagen, wie es am Ende genau aussehen wird, aber in den letzten Jahren hatten wir meistens so eine 50-50-Mischung. Ich hoffe immer, dass es noch mehr ist. Ich habe total gerne, dass es auch alles ganz bunt gemischt ist. Aber es ist natürlich immer noch mal ein weiterer Weg für jemanden jetzt hier aus Prag oder sonst wo anzureisen, um das zu machen. Insofern ist natürlich die Berliner Nachfrage schon was höher als von sonst wo. Aber es ist ja natürlich immer, also das, glaube ich, das Schöne, so auf Festivals Workshops zu machen, dass man genau diesen Austausch eigentlich hat. Man bekommt einen Input, aber eben nicht nur arbeitsmäßig, sondern eben auch vom Zugucken oder man guckt nicht nur zu. Das ist eigentlich immer eine sehr schöne Art, auch an so einem Festival teilzunehmen, also einen Workshop zu machen, mit Leuten zusammen zu arbeiten und dann eben sich auch Inspirationen zu holen, weil das ist oft, ja, Impro lernt man halt tatsächlich nur vom Beidem, vom Machen und vom Zugucken, also ohne ja, Inspiration funktioniert es einfach nicht. Mhm. Wir haben uns ja auch schon öfter mal unterhalten, was was für uns ja so generell Theaterfestivals ausmacht. Und Kommunikation und Treffen und mit Leuten reden ist eigentlich der fast stärkere Teil, weil man natürlich auch über sein Lieblingsthema dann sich austauscht. Ja, das ist teilweise sehr traurig. Ich war jetzt in Mannheim auf einem ziemlich großen Theaterfestival und wir haben da zweimal gespielt. Ich habe dann abends ein Stück gesehen, aber im Endeffekt außer mit den Veranstaltern und mit der Gruppe, die kam und aufbaute, nachdem wir abgebaut hatten, und das war Hallo, gab es da keinen Austausch. Und das ist schon schade, weil man tatsächlich auf einem Festival ist mit international eingeladenen Gruppen und es kommt kaum über so ein Hallo hinaus. Und das finde ich schon immer sehr, sehr schade. Vor allem, wenn man weit gereist ist irgendwie, ja. Dann ist genau dieser Moment, ja, manchmal für den Einzelnen ist teilweise dieser Abend in der Kneipe dann gewinnbringender als... Ja, also ich meine, das darf man nicht unterschätzen und das ist auch was, das wir bei uns total merken, dass die Abende nach den Auftritten, wo dann bei uns traditionell die Künstler sich alle im Ratibor-Theater sammeln und sozusagen immer, ich weiß nicht, alle halbe Stunde kommt eine Truppe rein, die aus einem anderen Theater zurückkommt und da irgendwas gespielt hat, dann ist genau dieser Austausch auch das Spannende, dass man von Mensch zu Mensch geht und sagt, und wie war es bei euch? Ja, war so und so, und der Nächste erzählt was ganz anderes und dann erzählt auch noch jeder aus dieser Gruppe immer was anderes, also es gibt dann so viele Eindrücke, die man austauschen kann, dass man auch oft spät ins Bett erst kommt. Ja, ja, und ich glaube tatsächlich, ich bin auch fest überzeugt, dass die meisten Projekte in solchen Situationen entstehen. So dieses, lass uns mal was machen, das ist eine tolle Idee oder so, dass Leute sich kennenlernen und tatsächlich miteinander arbeiten, die da so keine Chance hätten, sich mal auszutauschen. Also das sind irgendwie, Jim Libby hat es mal so schön gesagt, Theaterfestivals sind unsere Kongresse. Mhm. Ja, also wo die, weiß ich nicht, die Ärzte oder die Forscher auf irgendwelche wissenschaftlichen Kongresse fahren und dann sagen, oh, lass mal unsere Forschung zusammenwerfen, fahren wir halt auf Festivals, um unsere Forschung zusammenzuwerfen. Ja. Und man kann sich dafür noch anmelden für diese BIF Days, Weeks. Genau, also die BIF Week wird langsam schon was voller. Das ist das mit den 6 verschiedenen Lehrern. Aber bei den BIF Days gibt es noch einige Plätze und die kann man einfach auf unserer Website unter ourlives-festival.de buchen, sich dort informieren über das gesamte Programm mit allen Details, wann was stattfindet. Und ja, wir hoffen, dass das schön bunt wird, dass wir da auch tatsächlich, ich glaube, wir haben jetzt schon ein paar Leute, die aus Italien anreisen, ein paar Leute aus Tschechien auch und die Slowenen sind, glaube ich, auch dabei. Also es ist dann auch tatsächlich eine Möglichkeit, auf europäischer Ebene einfach andere Spieler kennenzulernen in diesen BIF-Workshops. Hm. Ja, und wenn ihr das hier nicht live im Radio hört, sondern als Podcast, dann findet ihr Links da auch um den Podcast herum drapiert. Also da könnt ihr auch einfach klicken. Ja, sehr schön. Das heißt aber, wie du gesagt hast, da braucht man einen gewissen Grundstock. Ja, also wir haben keine ganz distinguierten Entscheidungshilfen, sondern wir sagen eben, wenn man grundlegende Improvisationskenntnisse hat und sagen wir mal seit 2 Jahren Impro spielt, dann mach mit, weil unserer Meinung nach dieser Impuls, was zu machen, großartig ist für die Leute und die verschiedenen Levels sich gerade auf so einem internationalen Austausch häufig eher befruchten, als dass sie sich irgendwie voneinander absetzen. Und insofern ist es schon relativ niedrigschwellig, dass man damit machen kann. Englisch sollte man vielleicht auch größtenteils können, also man muss nicht fließend Englisch sprechen, aber so ganz ohne Englischkenntnis ist natürlich im internationalen Kontext auch immer schwierig und die Workshops werden eben auf Englisch angeleitet. Ja. Wobei ich auch sagen würde, mittleres Englisch reicht auch. Das für mich war das immer ganz interessant, die ersten Sachen auf Englisch zu machen, weil ich habe mich da auch nicht so sicher gefühlt, habe dementsprechend viel weniger gesprochen, weil dieses ganze Wortspiele und so, das fällt erstmal weg, wenn man kein Muttersprachler ist und habe dafür angefangen, viel physischer zu spielen und das dann aber auch wieder mit in die deutschen Sachen reingeholt. Das hat so seine Wirkung, das ist interessant. Ja, ich glaube generell, dass wir Deutschen auch gerne dazu neigen, unsere Englischkenntnisse zu unterschätzen. Also was ich so mitbekomme, ist es häufig so, dass Leute auch sagen, nein, ich gehe da nicht hin, das ist ja auf Englisch, da verstehe ich nichts. Das man dann tatsächlich nichts versteht, ist aber wirklich ganz selten der Fall. Und gerade bei so einem Festival wie bei uns jetzt, wo man Menschen hat, die aus aller Herren Länder zusammenkommen, die auch alle nicht so ganz so toll Englisch sprechen, ist natürlich das englischsprachige Niveau jetzt nicht so, wie wenn man eben Nordamerikaner zu Besuch hat, die schnell reden und leise reden und man versteht kein Wort von dem, was sie eigentlich sagen wollen. Das wird, glaube ich, bei diesem Festival auch in den Workshops gar nicht so ein starkes Problem sein, weil man sich viel mehr ähnlich ist darin, wie man Englisch spricht. Und weil es häufig so ist, dass man eben andere Leute, die auch Englisch nicht als erste Sprache haben, viel besser versteht als eben englischsprachige Muttersprachler, die dann auch noch immer mit ihren komischen Akzenten kommen und so weiter. Also. Und irgendwelchen merkwürdigen Terms, die man noch nie gehört hat, genau. Da auch wie die Australier. Ja, genau. Aber das wird das wahrscheinlich hier die paar Muttersprachler, die da auftauchen bei dem Festival, die fühlen sich dann völlig so in die Ecke gestellt, weil der Rest spricht so Kampfschulenglisch und alle finden es total in Ordnung, weil keiner besser weiß. Ja, ja, aber das ist ja auch, man gewöhnt sich ja auch in so einen Workshops dann miteinander, wenn die Gruppe relativ gleich bleibt. Und es geht ja auch in dem Workshop meistens ja nicht darum, irgendwie schick zu improvisieren, sondern es geht darum, was zu lernen, und dafür reicht meistens ein basales Englisch aus. Ja, das würde ich auch sagen. Klar, wenn man jetzt wirklich sagt, ich hatte noch nie Englisch, dann wird es auf jeden Fall schwierig. Mhm. Aber wenn man sagt, ich habe in Schulenglisch, also aus der deutschen Schule erlerntes Englisch und ich war immer so mittelgut, dann reicht das vollkommen aus. Weil man ja natürlich auch unabhängig von der Sprache immer noch andere Clues kriegt, sei es über Mimik oder was sonst passiert. Insofern kann man dem natürlich auch viel leichter folgen, als wenn man jetzt, also ich sag mal, ein englisches Hörspiel oder sowas hat, wo man keine weiteren Infos kriegt. Ja, es hat früher auch mal Workshops, die wurden dann in Deutsch übersetzt. Mhm. Macht ihr das noch und hat sich das bewährt oder nicht? Ich stelle mir das ja so sperrig vor. Ja, wir machen das teilweise noch. Ich glaube, dass die Realität schon so ist, dass man, also dass vor allem Anweisungen des Lehrers dann übersetzt werden, einfach um da eine Klarheit reinzukriegen. Mhm. Es gibt auch Workshops bei uns, wo tatsächlich die Teilnehmer Deutsch sprechen, auch wenn der Lehrer das nicht macht, weil es einige Trainer gibt, die sagen, ich verstehe trotzdem, was dein Problem ist, selbst wenn ich nicht verstehe, was du sagst. Bei diesem Festival, bei diesem BIF-Programm machen wir das nicht, da gibt es keine Übersetzung. Wir haben aber einen Workshop im Programm auch von unserer tschechischen Kollegin und da haben wir Übersetzung auf Deutsch auch als Möglichkeit angeboten. Es ist dann meistens so, dass ein Mensch dabei ist, der eben als Übersetzer fungieren kann, und dann glaube ich, also ich würde mal sagen, der sitzt dann nicht daneben und macht sozusagen simultan immer ins Ohr von allen, sondern der sagt eben, wenn ihr was nicht versteht, dann erkläre ich es euch gerne. Ah, okay. Ja, also meine Erfahrung war oft, dass ein oder zwei gesagt haben, ich verstehe es nicht so richtig auf Englisch, und dass dann derjenige, der zum Übersetzen verdonnert war, sich daneben setzte und eher den beiden das sozusagen so scheibchenweise mitgab, weil der Rest tatsächlich zumindest so weit solide Englisch konnte, dass man sich da so basal verständigt hat. Aber da ist ja auch so Impro-Spieler ja eigentlich ganz nett, wenn einer sagt, kann das nochmal jemand, oder dieses Wort habe ich nicht verstanden, dass dann nochmal der Rest sagt, ja, also deswegen. Ja, und man ermöglicht dadurch eben auch Leuten, solche Workshops zu machen, die sonst sich nicht über diese Schwelle trauen würden, die sagen würden, nee, wenn das auf Englisch ist, gehe ich nicht. Und die dann meistens auch während des Workshops merken, ach, ich verstehe aber ja 80%, das ist ja gar nicht so dramatisch alles. Also wir haben da eigentlich ziemlich gute Erfahrungen mitgemacht. Und wo sind die Workshops? Die sind auf Berlin verteilt, oder? Ja, also die BIF Days Workshops, die finden alle im Jugendkulturzentrum Pumpe statt. Gibt es passenderweise drei Räume für uns, die wir parallel nutzen können. Und für die BIF Week haben wir, soweit ich weiß, aktuell noch gar keinen festen Raum. Und es kann auch sein, dass man da dann tatsächlich, weil es eben 6 Tage sind, auch mal an verschiedenen Orten Unterricht hat. Aber tendenziell kann man bei uns immer sagen, dass wir so einen leichten Hang dazu haben, Sachen in Kreuzberg zu veranstalten. So ums Ratibor herum. Ja. Genau. Ja. Das war so unser Zentrum, ja. Sehr schön. Und jetzt kann man schon Karten bestellen fürs Festival, wenn jetzt jemand sagt, oh, jetzt muss ich gucken, dass ich schnell die einzelnen. Also wenn man was vorplanen will oder wenn man mit mehreren Leuten kommen möchte, dann macht es tatsächlich Sinn, das jetzt schon alles zu organisieren und vorzureservieren bei uns. Das kann man auch einfach über unsere Webseite tun, die, wie ich sagte, ourlives-festival.de, und da gibt es eben auch nochmal alle Informationen zu dem, was es sonst noch an Shows gibt, die ich jetzt hier nicht alle in einem Detail vorstellen konnte. Wir haben auch eine Sektion, wo wir deutschsprachige Shows machen, die sich auch im Großen und Ganzen mit dieser Thematik beschäftigen. Also wenn man jetzt wirklich partout gar kein Englisch spricht und sagt, das hat überhaupt keinen Zweck, dass ich da hingehe, dann kann man nach diesen deutschsprachigen Shows gucken. Und hat da dann eben Spieler des Festival-Ensembles auch, die aber eben auch Deutsch sprechen. Hm. Dann auch auf verschiedenen Niveaus natürlich. Aber da ist zum Beispiel natürlich unsere österreichische Kollegin dabei, Beatrix Brunschko. Aber dann eben auch zum Beispiel Mia aus Dänemark und Henk aus den Niederlanden, wo dann natürlich kein hochsprachliches Deutsch mehr funktioniert, aber eben trotzdem auch da wir wieder zeigen können, wie diese Improvisation eben jenseits von leichteren Sprachbarrieren auch funktionieren kann. Und die Shows sind in Englisch, aber auch da kann man immer nur sagen, trotzdem, das kann man sich wirklich mit einem soliden Grundenglisch mal angucken, weil es halt Theater ist. Ne? Es ist halt nicht kein Hörspiel, wo man alles verstehen muss, sondern man sieht so viel auch in der Interaktion. Ja, ja, und es ist schon auch gerade bei diesen Our Lives-Formaten, die wir machen, sind es einfach vier unterschiedliche Arten, Theater zu machen. Man hat einmal die slowenische und gerade auch, ich sage mal nicht nur slowenische, sondern die Kollektiv-Narumbov-Stilrichtung, die da passieren wird. Und auch die Franzosen haben schon einen sehr spezifischen, fast abstrakten Theaterstil, der sicherlich genauso bei dem Waltz-Format zu sehen sein wird. Insofern kann man auch über diese verschiedenen sehr abstrakt physikalischen nicht physikalisch, physisch natürlich. Auch physikalisch, auch aber. Physikalisch, aber physischen Theaterformen kann man sehr viel verstehen, was man bei so einem reinen Texttheater natürlich ganz anders bewerten müsste. Und was würdest du sagen, wann ist für euch das Festival ein Erfolg? Kannst du dir so ein Gradmesser, wo ihr sagt, liebe EU, das war ein erfolgreiches Festival? Was muss passieren? Ich glaube, dass unsere größte Hoffnung ist, dass das viele Menschen angucken kommen. Ja. Ich würde sagen, es wäre für uns ein großer Erfolg, wenn es erfolgreicher wird als die letzten zwei Jahre Festival, also 16, 15 sowas. Also wenn wir da drüber setzen könnten mit einem so auch politischen Thema und mit so einer gerade ganz klar auf Kultur fokussierten Thematik, würde uns das sehr freuen. Weil wir natürlich wissen, dass wir machen halt nicht lustig, Klatsch-Klatsch-Theater, sondern wir machen eben auch was mit ein bisschen sperrigeren Themen. Wer bin ich? Und solche Fragen. Sind die anderen aus der EU auch alle nett oder sind die alle ganz anders? Wo wir wissen, dass das nicht das ganz leichte Thema ist zu vermitteln. Also es ist jetzt nicht so, wer sagt, ich habe mal Impro-Theater gesehen, das war mit Reinrufen und mit Punkte geben und so, der findet hier sozusagen eher Theater improvisiertes als... Ja, und also tatsächlich eher performative Geschichten, die nicht ununterhaltsam sind, das möchte ich gar nicht sagen, aber die eben einen ganz anderen Zugang benötigen, und dafür erhoffen wir uns eine Wahrnehmung auch jenseits der Impro-Theater-Szene, also gerade auch eine Wahrnehmung aus der sonstigen freien Szene, interessiert uns total zu hören. Wenn da jetzt jemand kommt und sagt, ja, ich mache Performance-Theater, das, was ihr macht, ist ja völlig abgeraved, können wir da mal drüber reden, das wäre für uns toll. Also so Kontakte zu knüpfen in andere Richtungen, solche Sachen. Also eher so, genau, das auch vielleicht so ein bisschen die Wahrnehmung zu stärken, ne? Das ist, weil natürlich das Impro-Theater immer noch so ein bisschen das Problem hat, eher als kurzweilig unterhaltsames Comedy in der Comedy-Ecke zu stehen, was es bei weitem nicht ist. Also wer sich in Berlin, man kann hier so viel sehen, und das ist tatsächlich ein Performance-Festival im Endeffekt. Ja. Mhm. Spannend. Gut, dann gucken wir hinterher mal, ob das ein Erfolg war. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Ich glaube, das können wir von der Seite aus ganz gut sagen. Wir haben noch 7 Minuten und könnten noch in die Zukunft gucken. Oder gibt es noch irgendwas, Marie, was man unbedingt noch wissen muss über das Festival? Es gibt Postkarten, wie ich gerade sehe. Ja, es gibt Postkarten, es gibt bald unser Programmheft, das man finden kann. Braucht ihr noch Freiwillige? Kann man euch noch irgendwie unterstützen, wenn jemand sagt? Ja, also ich sag mal, ein Freiwilliger mehr schadet nie. Ja. Da kann man sich sehr gerne bei uns melden. Wir haben jetzt schon ein ganz gutes Team zusammengestellt. Es geht ja jetzt auch in die heiße Phase 6 Wochen vorher. Aber sowas kann man uns immer, wenn man irgendwie auch Lust hat, dabei zu sein, immer gerne melden. Kann man da irgendwelche Künstler aus anderen Ländern aufnehmen, wenn man noch ein Bett frei hat? Nein, wir haben die tatsächlich alle in einem Hotel untergebracht diesmal. Also, was heißt diesmal? Die sind eigentlich bei uns immer in Hotels untergebracht während des Festivals. Aber wenn man uns sonst irgendwie was Gutes tun möchte, wir suchen zum Beispiel immer Autofahrer, weil wir die Künstler alle von den Flughäfen abholen. Ja. Und wenn man jetzt da bei 28 Leuten im Zweifelsfall, naja gut, einer ist aus Berlin, aber sagen wir bei 27 Leuten, 27 Mal nach Tegel und zurück, ist halt schon eine Strecke oder Schönefeld, macht auch keinen Unterschied. Die kommen auch nicht alle gleichzeitig an, leider, ne? Nicht. Also manchmal hat man Glück, da kommen so drei auf einen Schwung aus drei verschiedenen Flügen, aber meistens ist es eher so, dass es genau nicht passt und man dann eben nochmal fährt. Und ja, das ist einfach eine nette Geste, die persönlich abzuholen. Insofern machen wir das schon ganz gerne. Und das ist doch ein super Tipp, weil Leute kommen an und werden abgeholt. Das ist sofort ein Moment der Happiness. Ja, und also das verbindet wahnsinnig. Das ja, das ist ein schöner Moment. Und gerade die ganzen Fragen zu Berlin sind dann natürlich auch bei Berlinern ganz dankbar aufgehoben. Gut, dann soll man sich bei dir melden. Wir machen mal noch ein bisschen den Blick auf den Februar. Ja. Ja, was zu empfehlen. Marie, hast du was zu empfehlen für Februar? Kann man sich schon irgendwie eine Nase holen fürs Festival? Du wirst ja sicherlich irgendwas mit Improvisationstheater empfehlen, oder? Ja, das liegt natürlich auf der Hand. Ja, wir haben diese Woche ist es schon ein ganz schönes ein Spektakel bei uns im Theater, im Ratibor Theater, wo wir auch international spielen auf Englisch. Und da haben wir einen Cellisten dabei, der unsere beiden Spieler Lee White und Inmal Lori auf der Bühne begleitet. Und ich finde das immer unheimlich spannend, weil eben die Musik, die bei so einer Show läuft, genau so eine Inspiration darstellt. Und ein Cello ist eben einfach auch nochmal ein spezielles Musikinstrument, wo Geschichten dann auch gerne mal ein bisschen dunkler werden. Und ja, da freue ich mich sehr drauf. Donnerstag im Ratibor Theater zum Embassy. Impro Embassy, genau, darunter auch zu finden, die Webseite Ratibor Theater oder über die Gorillas. Genau. Ja, kann ich nur unterstreichen. Wir hatten jetzt bei Game of Thrones auch ein Cello als Begleitung und das war ein ganz anderer Flow in dem Genre. So, ja, und ich denke, Inmal Lori und Lee White kann man immer empfehlen, das kann man sich immer angucken. Dann auch auf Englisch, das vielleicht auch nochmal, aber mit Cello. Also wer schon mal testen will, ob sein Englisch fürs Festival reicht. Genau, das ist ein guter Moment, um das mal auszuprobieren, ja. Genau, die beiden sind auch, selbst wenn man sie nicht versteht, sehenswert. Also von daher kann man nur unterstreichen. Ja, ich habe das ja vorhin schon angekündigt, dass ich diesmal Poetry Slams empfehlen will, nämlich der Wedding Slam ist am 15., am 16. ist der Bastard Slam. Und am 17. ist der Tempel Slam. Alle Stadtteile von Berlin gewesen? Ja, offensichtlich. Bastard und Tempel. Wobei der Bastard Slam, glaube ich, früher im Bastard war, jetzt aber im Ritter Butzke, also Kreuzberg. Und jedenfalls, da ist der Friedrich Herrmann, den ich euch als die kommende Balladengröße der deutschen. Unheimlich klassischer Name. Friedrich Herrmann aus Jena. Genau. Super. Kann man sich mit Goethe und Schiller anlegen. Ne? Genau. Ja, und das Zweite, was ich halt noch empfehle, es hat gerade jetzt vor 3 oder 4 Tagen ein neues freies Theater aufgemacht am Moritzplatz im Aufbauhaus. Also vom Aufbauverlag. Und das nennt sich TAK. TAK-Berlin.de. Und wird von einem Kollektiv gemeinsam geführt und aber mit einer anderen Mechanik, als man sonst Kollektive so erwarten würde. Also auch ganz spannend, wie die das strukturell machen. Und die haben oftmals sowohl Theater wie auch dann Diskussionen darüber, was in den Stücken ist und versuchen viel Migrationsthemen und KünstlerInnen da auch auftreten zu lassen und so. Also guckt da mal hin zum Moritzplatz. Ich empfehle, weil ich bin ja auch immer für Stadtführungen zu haben, und zwar ist der von Theaterscouting initiiert, es gibt Spaziergänge zu Berliner Orten der freien Szene. Also sie sagen, es gibt mehr als 400 frei produzierende professionelle Theater- und Tanzgruppen in Berlin. Und da kann man sich ein paar Orte von angucken, da waren leider schon zwei dieser Spaziergänge, haben schon stattgefunden und es findet aber, und auch schon der jetzt im Februar ist vorbei, leider. Aber es findet im März noch einer statt, deswegen schon mal vorausgeplant am 10.3. 14 Uhr Spielstättentour, und zwar Neuköllner Perlen, sehr zu empfehlen, in Neukölln. Und das wird besucht, das Tatwerk, der Heimathafen Neukölln und die Neuköllner Oper. Da kann man sich drüber anmelden, entweder über berlinerbühnen.de oder eben auch über Theaterscouting, kostet 13, ermäßigt 10 Euro. Und geht eben Kultur, Stadtgeschichte, aber auch Gespräche mit den Theatermenschen da vor Ort. Also das finde ich sehr interessant, weil es auch nochmal ein anderer Zugang ist. Vielleicht wenn man mal sein Lieblingshaus anguckt, manchmal will man ja auch mal auf einer Bühne stehen, auf der einmal andere stehen, als man daher Theaterspaziergänge. Und wir wissen ja auch, Spaziergehen ist gesund. So, wir müssen aufhören. Marco, du musst Tschüss sagen. Wir haben noch ein paar Sekunden. Na, dann sagen wir doch alle einfach Tschüss. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Danke vielen dir, Dank, Marie. Marie, genau. Ja, sehr gerne. Danke auf euch. Auf bald. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.